Deutschlandradio Kultur. Politisches Feuilleton. Flüchtlingsschicksale. Kino hilft nicht bei persönlicher Begegnung. Ein politisches Feuilleton von Hartwig Tegeler. Dunkelheit ist angebrochen, Nebel den ganzen Tag überm Dorf und über der neuen Unterkunft. Nach ewigem Warten kommt der erste Bus mit den ersten Flüchtlingen aus fernen Ländern. Er hält an. Es ist, als ob eine Reisegruppe aussteigt. Menschen, angezogen wie du und ich, Jeans, Daunenjacken und diese Trolleys. Es braucht ein paar Momente, um zu realisieren, es sind keine normalen Reisende. Und die Trolleys, sie enthalten das Einzige, was diese Menschen noch besitzen. Im Kino, in etlichen Filmen hatte ich Ähnliches schon zigmal gesehen. Aber es nützte nichts, Flüchtlinge nicht mit Reisenden, Realität nicht mit Bildern über sie zu verwechseln. Darauf hatte mich eine jahrzehntelange Karriere als Kinogänger nicht vorbereitet. Dabei hat das, was jetzt kommen wird für uns in den nächsten Jahren in dieser Gesellschaft, darüber hat das Kino in allen Varianten längst erzählt. In der gesamten Spannbreite, vom bösen Flüchtling bis zum Guten, vom Integrierten bis zum immer Fremdbleibenden. Vom Flüchtling, der zum Mafia-Paten wird, der Pate. Vom Migranten, der in den Banlieues ums Überleben kämpft mit Faust, Messer, Knarre. Hass von Mathieu Kassovitz oder Dämonen und Wunder von Jacques Audiard. Von der leidvollen Reise zwei afghanischer Vettern nach London. In This World von Michael Winterbottom. Und. Allesamt wichtige Erzählungen, die uns das Fremde näher bringen sollen. Kunst, die uns auffordert, dem, was uns Angst macht, ins Auge zu schauen. Aber, dann die Realität. Die ist stärker, aber gleichzeitig verwirrender, brutaler und schöner als jedes Bild von ihr. Ein anderes, verstörendes, ja, noch ein Bild, aber nicht aus dem Kino, sondern aus einem Flüchtlingsheim. Ein pensionierter Lehrer gibt Deutschunterricht für Migranten, Tag für Tag, müht sich ab, kämpft, 20, 30 Flüchtlinge vor ihm, die vorne am nächsten zum Pauker fragen, antworten. Die hinten allerdings liegen wie zusammengefaltet über den Tischen oder glotzen auf ihr Smartphone. Diese Szene hat nichts zu tun mit der süßlichen Kinovariante in »Die Schüler der Madame Anne«, in der eine aufrechte Lehrerin französische Migrantenkinder unter Klavierklängen zu Selbstbewusstsein, Authentizität und Integration führt. Nein, der reale Lehrer im realen Leben er gibt auch alles, aber kein Kitsch, sondern Pragmatismus in der nicht gerade schönen Gegenwart bei pennenden Flüchtlingsschülern. Aber einige werden mit ein wenig mehr Deutschkenntnissen ihre Chance verbessern können. Das zu sehen hat nichts, aber auch rein gar nichts zu tun mit der wohlig schaurigen Empörung über die Ungerechtigkeit der Welt, zu denen uns Filme über Migration natürlich verleiten. Emotional wüten wir im Kinosessel darüber, was der jungen Polin beispielsweise in New York zu Beginn des letzten Jahrhunderts im Film »The Immigrant« widerfährt, dieser Schwester von Vito Corleone aus dem Paten. Und auch wenn uns der Film »Die Piroge« eindrucksvoll mitten hineinsetzt in das fragile Boot zu den Senegalesen, die sich auf die gefahrvolle Reise über den Atlantik machen, hin zu den Kanarischen Inseln, und auch wenn wir am Frühstückstisch die Tränen nicht mehr zurückhalten können, bei dem Bild des ertrunkenen Flüchtlingsjungen am türkischen Strand, so kann uns all das nicht wirklich vorbereiten auf die erste persönliche Begegnung. Ergo, alles zu seiner Zeit. Manchmal ist es Zeit, ins Kino zu gehen, doch gegen das, nein, besser für das, was geschieht hierzulande, mit uns, jetzt, helfen Kino und Film nicht. Jetzt ist Realitätszeit. Gegen die Angst vor dem Fremden hilft nur Kontakt. Kontakt gleich Kommunikation.